keiner blickt mehr durch. Alle sind Gefangene ihrer eigenen Furcht, erfasst und nummeriert. Tote im Beton, kaltgestellt vom Fern. Albtraumstadt, ich muss hier raus, ich hab dich satt. Babylon, Albtraumstadt, ich muss hier raus, ich hab dich satt.